Dialoge Seite 142, Montesquieu. Ich frage mich nur, wie du alle diese von deiner Regierung heimlich gedungenen Zeitungstruppen wirst leiten und zusammenhalten können. Machiavell, das ist nur eine Frage der Organisation, wie du gleich sehen wirst. Ich werde zum Beispiel unter der Bezeichnung Abteilung für Druck und Presse ein gemeinsames Aktionszentrum einrichten, wo man sich die Losung holen und von wo der Kampfruf ausgehen wird.